Live 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Kuhstraße. Telephone, It's just that nobody's trying to call. Musik des Briten Peter Brandnell. Kuhstraße. Eine Zeit lang lebte ich in der Kuhstraße. Kopfsteinpflaster, eher eine Gasse, denn eine Straße, vielleicht 300 Meter lang. Und auch die Behausung selber, meine Behausung, nichts Großes, wirklich nicht. Ein Apartment, großes Fenster zur Straße, kleiner Balkon, Wohnraum, Kochnische, Bad. Die meisten werden das kennen. Gegenüber auf der anderen Straßenseite befand sich eine Galerie mit Öffnungszeiten, die sich mir nie so recht erschlossen haben. Manchmal blieb diese Galerie tagelang geschlossen, dann öffnete der Inhaber im Nachmittag, kurz für 2 Stunden, oder aber er nahm den Vormittag und nur den. Kunden? Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Neben der Galerie gab's einen Second-Hand-Laden für CDs und vor allen Dingen Schallplatten. Klar, dieser Laden interessierte mich weitaus mehr als eben diese Galerie. Ausgesprochen schummriges Licht herrschte dort. Oben und erst recht unten im Keller. Schmale Gänge zwischen schier endlosen Regalen, dazu turmhohe Stapel aus nicht weiter einsortierten Schallplatten, die einem, wo man gerade ging oder stand, jeweils den Weg versperrten. Abenteuerlich. Mittendrin ein junger Kerl, so eine Art Sklave. Auf mich jedenfalls machte er genau einen solchen Eindruck, dessen Aufgabe darin bestand, diese rauen Massen an unsortierten Platten irgendwie halbwegs geordnet in die Regale zu stellen und mit Preisen zu versehen. Deutschmark, das war lange vor dem Euro. Was kostet die Hu? So etwa konnte eine der immer wieder gedämpft gerufenen Fragen des, jetzt bleibe ich dabei, Sklaven lauten. Der Inhaber, ein Typ namens Detlef, antwortete dann ebenso gedämpft. 300. Meistens stand er abseits in irgendeinem Gang mit irgendeinem Kunden, der schon allein aufgrund der herrschenden Lichtverhältnisse zwielichtig wirkte. Ja, wirken musste. Detlef, der Inhaber, griff gelegentlich in eine seiner Hosentaschen, zog verdammt dicke Bündel Geldscheine heraus und zählte ab. Einige seiner Kunden standen ihm in nichts nach. Auch sie zählten ihre gewaltigen Bündel ab, steckten 1000 oder auch 2000 Deutschmark wieder zurück in die Tasche und legten, sagen wir, 1500 irgendwo unmittelbar vor Detlef ab. Der griff sich den Schotter, zählte zügig durch und verstaute das Geld dann in seiner Hosentasche. Viele Einzelheiten bezüglich dieses Shops sind mir auch nach inzwischen wirklich langer Zeit noch merkwürdig klar in Erinnerung. Freilich, eine Kasse, irgendeine Art von Kasse mit diesen typisch lärmenden, klirrenden Geräuschen beim Öffnen oder aber Schließen. Ich kann mich verdammt noch einmal nicht daran erinnern, ein solches Ding jemals irgendwo dort stehen gesehen zu haben. Nein, wirklich nicht. Got me and I got you. Come on, hon, and tell me the truth. What was I supposed to do? What was I supposed to do? Ooh, ooh. Holding hands and killing stars. Talking jazz. put me down. Come on, honey, don't fool around. Where was I supposed to be? Where was I supposed to be? From the words you said to me, telling lies I can't believe. What did you expect from me? What did you expect from me? You're at Musik aus dem Debütalbum der fantastischen amerikanischen Band Hound Mouth, Kuhstraße. Um es mit den Worten einer Kölner Band zu sagen, verdammt lang her. Und irgendwie auch keine ganz leichte Zeit. Offen gestanden wusste ich persönlich damals nicht so recht, wie das jetzt alles weitergehen würde. Ich wartete auf ein Zeichen. Einen Knall, irgendeinen dummen Zufall. Gerade diese dummen Zufälle hatten mir am Ende noch immer irgendwie weitergeholfen. Eines Abends knallte es dann tatsächlich. Ich saß unbeschwert, nichts ahnend und womöglich biertrinkenderweise an meinem Tisch, der sich unmittelbar vor dem großen Fenster befand, des Fensters hin zur Straße. Und dann knallte es. Die Scheibe splitterte und instinktiv ging ich schutzsuchend zu Boden. Eine kurze Zeit lang absolute Ruhe, dann hörte ich erneut einen Knall und irgendwo anders schien ebenfalls Glas zu splittern. Zweimal, dreimal. Ich überlegte fieberhaft, was da los wäre. Dann kam mir die Idee, dass da jemand herumschoss. Ich griff also zum Telefon und rief die 110. Echte Profis waren das, die dann kamen, fanden auf Anhieb eine Bleikugel auf dem Balkon und befanden, da habe jemand mit einer Zwille geschossen. Einer der Beamten blickte mich durchdringend an und meinte, ich hätte schon etwas Glück gehabt. Ich schwieg, und als die Beamten abgezogen waren, verließ auch ich das Haus und ging hoch bis zur nächsten Ecke. Dort befand sich eine dieser typischen Studentenkneipen. Viel Theke, viel Holz, Stimmengewirr und irgendwo eine kleine Bühne, auf der ein kleiner Kerl mit Gitarre Oldies spielte. Ich mochte den Mann, ich mochte seine Stimme und sein unfassbar großes Repertoire. David Boots. Das war sein Name. David Gypsy Boots, auch so nannte er sich. Aber ich war nicht seinetwegen hier. Nein, ich wollte einfach nicht mehr alleine sein. Mir erschien das sicherer so. Über den Vorfall schwieg ich mich anderen Gästen gegenüber aus. Obwohl der zwei Tage später sogar Erwähnung in der örtlichen Zeitung fand. Unbekannter schoss auf Mann in Wohnung. So stand es da. Und weiter hieß es, auch ein an der Straße gelegenes Ladenlokal sei in Mitleidenschaft gezogen worden. They used to think the swallows were living underwater. Oh. They used to think the geese budded from the branches. their cloud of orange wings and all the golden eels swimming through the sea. They are following a path to places never seen. They see Wenige Tage später schlenderte ich mal wieder herüber auf die andere Straßenseite und betrat den Secondhand Record Shop von Detlef, dem Inhaber. Wir pflegten bis hierhin einen freundlichen Umgang miteinander, freundlich, aber eben auch ein wenig reserviert. Ich war ein Kleinkunde, schob bestenfalls mal 20 oder 30 Deutschmark rüber, die Detlef oft nicht einmal in seiner Hosentasche verstaute, sondern achtlos dort liegen ließ, wo ich sie gerade abgelegt hatte, sei es auf irgendeinem Regalvorsprung, einem Tisch, wo auch immer wir gerade standen. Ich entsinne mich merkwürdigerweise, dass er an diesem Nachmittag einem Kunden gerade eine Single der Mustangs verkauft hatte. Das war eine Band aus den 60er Jahren, in der Udo Lindenberg kurzzeitig trommelte und sein späterer Spezi Steffi Stephan den Bass zupfte. Eine Rarität, diese Single. Jedenfalls wechselten 600 oder vielleicht auch 700 Mark kurzerhand den Besitzer. Detlef begrüßte mich an diesem Nachmittag wesentlich euphorischer als sonst. Grund dafür war, wie sich schnell herausstellte, dass wir beide Tage zuvor, wenn auch auf unterschiedliche Weise, ins Visier des Zwilleschützen geraten waren. Der unbekannte Kerl hatte nämlich auch mehrfach auf die Ladenscheibe des Shops gezielt, die aber ebenso wie meine nicht zerbrochen war. Eine Schicksalsgemeinschaft, so etwas in der Art waren wir jetzt wohl. Ich hielt eine CD des Walisers Dave Edmonds in der Hand und wollte sie bezahlen, laut Preisschild, das bis heute daran klebt, 6 Deutschmark. Aber Detlef hob abwehrend beide Hände hoch und meinte, nee, lass mal, nimm die mal ruhig so mit. Ich bedankte mich und wollte schon weiter nach brauchbaren Tonträgern wühlen. Da fragte er mich, ob wir mal ein Bier zusammen trinken. Klar, sagte ich, und dieses gemeinsame Bier erledigten wir noch am späten Abend oben an der Ecke. Wieder stand dieser kleine, zierliche Kerl auf der Bühne und sang Lieder von Donovan, Beatles, Scott McKenzie und so weiter. David Boots. Der David ist die ganze Woche hier, sagte mir der Wirt, als er meinen fragenden Blick bemerkte. Schön, ich mochte David Boots sehr sogar. Und Detlef erzählte mir, er kenne jemanden, der habe weitere Mustangsplatten und die wolle er ihm nach allen Regeln der Kunst abschwatzen. Wenn ich die dann weiterverkaufe, bringen die mir mit etwas Glück 2000, sagte er und erwähnte einen Kerl aus Meppen, der sich regelmäßig erkundigen würde. Was ist mit den Mustangs? Kannst du liefern? Na dann, cheers, sagte ich. Auf die Mustangs. Tie my own shoelaces. I don't know much about saving graces. I don't know how to get back from faraway places. And I don't know how to make amends. Kuhstraße. Offen gestanden habe ich mich in Läden wie diesem Second-Hand-Shop gegenüber immer bewegt wie ein Kind im Spielzeugladen. Mit großen Augen eben. Nahezu jede dritte ins Auge gefasste Schallplatte oder CD befand ich irgendwie für würdig mitgenommen zu werden. Es kann nicht schaden, irgendwann einmal auf diesen oder jenen Tonträger zurückgreifen zu können, sagte ich mir stets und muss heute feststellen, etliche der damals gekauften Tonträger habe ich letztlich vermutlich nie im Radio gespielt. Auch nicht Dave Edmunds. Dabei mag ich seinen durch die 50er Jahre geprägten Rock'n'Roll, Rockabilly-Stil im Grunde sehr. Auch abseits seines vermutlich größten Hits I Hear You Knocking. Pop-Rock halt, Dr. Feelgood, Mickey Jupp, Nick Lowe, Eddie and the Hot Rods, viele mehr. Und wo soeben dieses wunderbare neue Album des Briten Lewis Jones, der sich Spectrals nennt, wir werden das gleich noch hören, erschienen ist, staune ich nicht schlecht, dass dieser Jones eben jenen Dave Edmunds als seinen Haupteinfluss bezeichnet. Neben weiteren Einflüssen freilich irgendwo zwischen Rolling Stones, Elvis Costello und den vergleichsweise ätherischen Galaxy 500, die im Übrigen auch nicht mehr existieren. Einflüsse also, die im Grunde nur schwer unter einen Hut zu bringen sind, aber Lewis Jones alias Spectrals bekommt das einfach glänzend hin. Sob Story, soeben erschienen, daher einfach mal an dieser Stelle, obwohl überhaupt noch nicht hier gespielt, als absoluter Tipp. Kuhstraße. Damals, so etwa um diese Zeit, jetzt nach Mitternacht, ging ich oft noch hoch bis zur Ecke. Diese Kneipe dort hatte irgendwie keine rechte Sperrstunde. Und dieser Lewis Jones alias Spectrals ist zwar ein junger Kerl, aber ganz ehrlich, seine heutige Musik hätte sich auch damals oben an der Ecke in dieser Kneipe als Beschallung echt gut gemacht. Es sei denn, es hätte gerade wieder einmal dieser kleine, zierliche Engländer auf der Bühne gestanden, David Boots, oder wie er sich auch gerne nannte, David Gypsy Boots. Kuhstraße. Wunderbar, was der alte walisische Rock'n'Roller Dave Edmunds für mich ganz persönlich an diesem konkreten Tag zu leisten imstande war. Einmal ihn eben gespielt, dann hier gerade verklungen das schon angesprochene Album von Spectral, Sob Story, aus dem ich gleich noch einen Titel spielen werde. Und diese beiden Tracks im Hinterkopf gelangen mir dann heute auch so etwas wie ein erster zarter Zugang zu dem neuen Album der Queens of the Stone Age, mit dem ich mich bis dato etwas schwer getan hatte. Die ganze Geschichte zielt auf exakt diesen Track hier. Like Clockwork, das neue Album der Queens of the Stone Age, Kuhstraße. Eines Nachts, Monate später, stand ich erneut in der Kneipe oben an der Ecke. Die Tür öffnete sich und Detlef trat ein, der Inhaber des Secondhand Record Shops gegenüber meiner Behausung. Er grinste wie das berühmte Honigkuchenpferd und als ich mich mit einem langgezogenen Na nach dem Grund seiner guten Laune erkundigte, eröffnete er mir, morgen käme der Kerl aus Meppen, mit Schotterblau gebündelt, reichlich Deutschmark also. Heißt das etwa, setzte ich fragend an, aber Detlef dachte gar nicht daran, mich aussprechen zu lassen. Ich hab die Mustangs, sagte er nur kurz, diese absolute Rarität auf Single-Format also, die er jetzt zu einem abenteuerlichen Preis würde sofort weiter verhökern können. Er hob die rechte Hand, nahm den Wirt fest ins Visier und bestellte zwei Bier. Na, besten Dank, sagte ich übrigens mehrfach, denn Detlef war in seiner Bestellwut kaum zu bremsen. Nun lassen so ein paar Biere mich glücklicherweise zwar nicht allzu schnell zu Boden sinken, aber die Zunge lösen sie schon. Und so kam es, dass ich in dieser Nacht etwas tat, was ich schon viel früher immer mal hatte tun wollen. In einer seiner zahlreichen Spielpausen zwischen den einzelnen Sets sprach ich den zierlichen Briten an, David Boots. Ich stellte mich kurz vor und sagte ihm, dass mir seine Musik ausgezeichnet gefalle. Er ließ sich auf dieses Gespräch ein, das wir nach seinem folgenden Set an Liedern dann auch fortsetzten. Um die 40 Jahre alt mochte er damals sein, Halbglatze, 1,70 groß vielleicht, 65 Kilogramm. 300 Mal im Jahr stünde er auf der Bühne, sagte er mir, schlafe im Wagen, fahre am nächsten Morgen weiter und ernähre so seine Familie, die zum damaligen Zeitpunkt oben in Ostfriesland wohnte. Ich war ungemein beeindruckt. Meine journalistische Neugier erwachte und ich fragte ihn, ob ich ihn mal besuchen und interviewen dürfe. David willigte ein. Wochen später fuhr ich hoch nach Ostfriesland, begrüßte seine Frau, die immerzu hustete, und ihn. Dazu die vier Kinder. Wir aßen gemeinsam ein Nudelgericht, dann machte ich das Interview, später schlief ich auf einem Sofa innerhalb der Wohnung und verabschiedete mich in aller Herzlichkeit am nächsten Morgen. Leider sah ich David danach nur ein weiteres Mal, und das in Hamburg. Meine Begleiterin an dem Abend arbeitete für eine Plattenfirma. Sie war nett, ihr Freund spielte in einer dieser Kölner Bands, die es nicht wirklich geschafft haben, auch das gibt es, und David spielte in einem Irish Pub irgendwo an der Reeperbahn. Den musst du sehen, sagte ich ihr. Sie willigte ein, doch sonderlich beeindruckt war sie dann nicht. Der spielt ja nur nach, sagte sie. Stimmt, sagte ich, aber er macht es halt verdammt gut. Und er hat vier Kinder. Und seine Frau hustet. Lass uns gehen, sagte meine Begleiterin. Widerwillig willigte ich ein. Kuhstraße, sagte ich noch zu David und verabschiedete mich. Wir sehen uns in der Kuhstraße. Er nickte. Irgendwie aber verloren wir uns aus den Augen. Take the time to tell me what you wanna say. I've never been so lonely, never been so late, but I'm fine. I do it twice over to make sure that it's right. I never make mistakes and never start a fight, but it's time. Take your part in shots and now. Once you go, you're not mine. I'm calling you Red Rover. I'm calling you come back over. Don't think it means a thing to me. We stand in line, arms entwined, our backs are raised. Kuhstraße. Meine damalige Begleiterin auf der Reeperbahn wechselte kurze Zeit später den Job. Sie verkaufte fortan Jeans in einer Boutique. Später dann sah ich sie im Big Brother Haus und ich fand, sie machte keine schlechte Figur. Das alles freilich geschah bereits viele Jahre nach der Kuhstraße. Dort genoss ich in Detlefs Secondhand Record Shop inzwischen eine Art Narrenfreiheit. Mittlerweile hielt er sich nicht nur einen, sondern zwei Sklaven, die das ganze Vinyl sichten, ordnen und mit Preisen versehen mussten. Beide durfte auch ich inzwischen fast nach Belieben herumkommandieren. Sklave 1 und auch Sklave 2. Beide suchten bereitwillig Tonträger meiner Wahl zusammen und brachten zwischendurch gerne auch mal Kaffee. Bezahlen musste ich auch nicht mehr. Jedenfalls nicht sofort. Ich konnte ganz so wie in einer Kneipe anschreiben lassen. Auch das, die leidige Papierarbeit, erledigten die Sklaven. Irgendwann allerdings zog Detlef mich in einem der Kellergänge mal zur Seite und eröffnete mir, ein Typ vom Finanzamt sei am Vormittag da gewesen, es könne gegebenenfalls etwas eng werden. Und, sagte er, ich kriege auch noch Geld von dir. Ich weiß, sagte ich, wie viel ist es denn? 600 Deutschmark, sagte Detlef. Etwas zerknirscht bat ich ihn, noch eine Woche zu warten. Ich hätte da einen Job, danach könne ich zahlen. Tatsächlich nämlich hatte ich zugesagt, in einem kleinen Tonstudio einen Werbetext für Landmaschinen zu sprechen. Mit dem ausgehandelten Geld wollte ich dann eigentlich nach London gefahren sein, Platten kaufen. Und jetzt das. Offen gestanden hatte ich von solchen Werbesachen nicht die geringste Ahnung. Ich hielt das für leicht verdientes Geld. Von wegen. 2 Tage dauerte es, diesen unsäglichen Werbetext mit unfassbar langen Wortkombinationen aus einer mir völlig unbekannten Fachsprache, der Fachsprache für Landmaschinen eben, halbwegs unfallfrei einzusprechen. Nie wieder, schwor ich mir danach, und diesen Eid hielt ich auch ein. Mit einer Ausnahme. Ein Kollege, ein Freund, der für ein Musikmagazin arbeitete, fragte, ob ich einen kurzen Text einsprechen könne, Werbung für die nächste Heftausgabe. Ja, kein Thema. Die ganze Geschichte währte bestenfalls eine halbe Stunde. Es ging in erster Linie um ein aus heutiger Sicht lange zurückliegendes Album der Queens of the Stone Age und das dazugehörige Interview im Heft mit dem Kopf der Band, Josh Om. Eigentlich spricht er sicher Omi, sagte ich, als alles im Kasten war. Josh Omi. Egal, sagte der Kollege, ab jetzt spricht er sich halt Om. Nun ja, wirklich wohl in meiner Haut fühlte ich mich nicht und kam auf der Rückfahrt zu dem Ergebnis, am Ende sei es vielleicht doch besser, Werbung für Landmaschinen zu machen. Das dafür erhaltene Geld hatte ich damals übrigens tatsächlich in voller Höhe an Detlef abgeführt, was ihm freilich wohl kaum nützte, seinen Laden jedenfalls schloss er wenig später. Ich habe ihn danach bis heute nicht mehr gesehen, ebenso wenig wie David Boots. Von dem aber weiß ich immerhin, er spielt noch, immer noch. Am 22. Juni ist er zu Gast in Ingos Bistro in Homburg, Saarland. Open Air Festival, so heißt es auf der entsprechenden Seite weiter. Von denen, von Open-Air-Festivals, stehen bekanntlich Dutzende in diesem Sommer an und jedes einzelne davon ist größer und wichtiger als das vor oder aber in Ingos Bistro in Homburg-Saarland. Ich weiß. Trotzdem, ich hoffe, es geht dir gut, David Gypsy Boots. Alles Liebe, gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talkradio. Hier kommt ein weiterer Titel von Louis Jones alias Spectrals. Got away. I'm still